Kundgabe 197. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.11.1937. Erdball, Donnerstimme. So ist es im Willen des Heilands, dass dein Wissen vermehret wird immer da. Du hast wenig zu fürchten in diesen Tagen und kannst dich unbesorgt dem geistigen Streben hingeben. Es wird dir viel Kraft und auch Freude geben, die Worte des Herrn zu empfangen. Alle Belehrungen haben nur den einen Zweck, dass du in Verbindung bleibst mit dem himmlischen Vater. Deshalb spornen wir dich immer mehr an, treu auszuharren und nicht nachzulassen. Bringt es dir doch geistige Güter ein, die dir von Nutzen sein sollen für die Ewigkeit. Siehe, mein Kind, wir alle sind glücklich über deinen Eifer und bringen dir voll Freude die Gaben entgegen, die der Heiland für dich bereitet hat. Wohl wirst du noch oft kämpfen müssen, ehe du ganz eingedrungen bist in Gottes Weisheit. Doch desto inniger wirst du dich an den Heiland anschließen, denn seine Liebe lässet nicht von sich, die ihm treu sind. Hat Gott in vollem Vertrauen dich so begnadet, dir seine Lehren übermitteln zu lassen, so musst du dieses Vertrauen auch rechtfertigen, indem du seinen Willen erfüllst und ihm dienest alle Zeit. In kurzer Zeit schon beginnt es zu tagen auf dem Erdball. Einhergehen wird der Herr durch alle Lande und wird den Seinen Trost sein und Hoffnung. Und vernehmen wird seine Donnerstimme die Menschheit, wenn er wachrufen wird alle Ungläubigen und geistig Schlafenden. Ihr alle aber, die ihr Trost suchet beim Herrn, werdet in seiner Liebe wohlgeborgen sein. Seine Kinder wird er schützen vor Ungemach. Und sie werden fühlen die Nähe ihres Herrn und Heilands und sich ihm gläubig anvertrauen, dass er sie errette aus aller Gefahr. Deshalb wendet euch alle in kindlichem Vertrauen an euren Vater im Himmel, auf dass er euch behüte jetzt und alle Zeit. Amen.